hab ich mich schon gewundert und glaubte, im falschen Film zu sein. Nicht 50 Jahre zu spät und auch nicht 100. Es müssen wohl 1000 Jahre sein. Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter. Aber diese Zeit ist nicht meine Zeit. Wo sind Treue und Ehre, die mal galten? Ich glaub, sie sind für immer fort. Treue ist nichts für diese traurigen Gestalten und Ehre nur noch ein leeres Wort. Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter. Aber diese Zeit ist nicht meine Zeit. Nicht beklagen, hat auch die Welt sich gegen mich verschworen. Ich kenne die Wahrheit und ich werd sie immer sagen, denn nur wer aufgibt, hat wirklich verloren. Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter, aber diese Zeit ist nicht meine Zeit.